Упражнение 2, страница 34. А. Kiel, kühl. Tier, Tür. Biene, Bühne. Ziege, Züge. Sieden, Süden. Kriege, Krüge. Liegen, Lüge. Kiste, Küste. Kissen, Küssen. Missen, Müssen. Mitte, Mütter. Minder, Münder. Riste, Rüsten. Lift, Lüften.